Turme befahr ich den Fluss, der Regen durchweichet die kleine Fluss. Ich peitsche die Wellen mit mächtigem Schlag, die Wellen mit mächtigem Schlag. Erhoffen, erhoffen mir heiteren Tag, erhoffen mir heiteren Tag. Die Wellen, sie jagen das ächzende Schiff, es drohen, es drohen, es drohen das Riff. Gesteine entkollern den felsigen Höhen, entkollern den felsigen Höhen. Und Tannen erseufzen wie Geistergestöhn, und Tannen erseufzen wie Geistergestöhn. Ich habe es gewollt, ich hasse ein Leben behaglich entrollt und schlänge die Welle den ächzenden Kahn, die Welle den ächzenden Kahn. Ich bläse doch immer die eigene Bahn, doch immer die eigene Bahn. Grundose des Wassers, ohnmächtiger Zorn, im Herzen entquillt ein seliger Born. Die Nerven erfrischen, o himmlische Lust, dem Sturme zu trotzen mit männlicher Brust. O himmlische, himmlische Lust, dem Sturme zu trotzen mit männlicher Brust. O himmlische, himmlische Lust.